Zimmer im Hotel Atlantik sitzt und speist. Im Austernkeller in eurer Austernbeist. Bei Hardy in Einsbüttel etwas weniger schick. Oder auch am Hafen nachts bei Berry Fick. Und ihr trinkt auf mein Boot ein Glas Bier oder zwei. Erzählt von alten Zeiten, denkt an mich dabei. Da sitze ich hier in der Kneipe und ich tu dasselbe und den Gedanken rufe ich euch zu. Macht's gut, Jungs und Mädels, ich ziehe aufs Land, wohne hinter den Deichen am Nordseestrand. Es fällt mir nicht leicht, von euch wegzugehen. Grüßt mir Hamburg, wir werden uns wiedersehen. Ich lebe mich hier ein, habe auch schon Freunde hier. Otto ist Bauer, wohnt direkt neben mir. Kann Jagdhorn blasen und auch Spaß verstehen, ohne gleich gekränkt zu sein, zum Beispiel den. Kommt ein Vogel geflogen, fällt tot auf meinen Fuß, hat Gülle im Schnabel, bringt von Otto einen Gruß. Das ist besser immerhin, als wenn aus Husum oder Leck ein Düsenjäger kommt, fällt runter und mein Fuß ist weg. Jungs und Mädels, ich ziehe aufs Land, wohne hinter den Deichen am Nordseestrand. Es fällt mir nicht leicht, von euch wegzugehen. Grüßt mir Hamburg, wir werden uns wiedersehen. Und wenn es mir mal etwas schlechter geht, dann rede ich mit Ede, weil der mich versteht. Und wenn ich meine Zeche mal nicht zahlen kann, schmeißt er meinen Deckel weg und schreibt nicht an. Denn auf der Theke ist die Greenpeace-Sammelbüchse aufgestemmt, am Zapfhahn angekettet, blombiert und voller Geld. Die schütten wir erst aus, zählen nach und machen dann den Deckel drüber und die Plombe wieder dran. Und wir trinken auf die Nordsee, auf die Ebbe und Flut. Besser wir kippen um, als wenn's die Nordsee tut. Jungs und Mädels, ich ziehe aufs Land, wohne hinter den Deichen am Nordseestrand. Es wird mir nicht leicht, von euch wegzugehen. Grüßt mir Hamburg, wir werden uns wiedersehen. Macht's gut, Jungs und Mädels, ich ziehe aufs Land, wohne hinter den Deichen am Nordseestrand. Es wird mir nicht leicht, von euch wegzugehen. Grüßt mir Hamburg, wir werden uns wiedersehen.